Schatz, das ist mein vorvorletzter Brief. Ich gebe es zu, ich war vor ein paar Monaten noch depressiv. Ohne Lebensziel, ich hatte nichts zu lachen, denn die Situation, in der wir uns befanden, machte mir zu schaffen. Aber ich schwör auf meine Mutter, mir geht's jetzt besser. In diesen einsamen, verfickten Nächten war Geld und Alkohol mein Lebensretter. Ich bin jetzt wieder bei Vernunft und ich geh gechillt damit um. Du siehst doch auf Instagram, ich mache wieder Bilder mit den Jungs. Wochen her, dass ich dein Facebook das letzte Mal gestalkt hab. Ich hatte sogar Auftritte bei dir in der Nähe, direkt in deinem Dorf da. Und du zählst womöglich noch die Kröten in dein Teich. Und ich weiß, dass du weißt, ich zähl jetzt Kröten wie ein Scheich. Aber egal, scheiß mal drauf, es war schön mit uns zu zweit. Ich hör lieber auf mit Details, ansonsten tötest du dich gleich. Ich habe 0,0% in meinem Wohlstandsbauch noch Wut. Aus und gut, ich hab mir das ausgesucht. Aus Liebe wird Hass und aus Hass wird Wut. Aus Wut wird Enttäuschung, aus Enttäuschung wirst du. Du wirst zu Scherben, voller Porzellan. Normal ist dein Kopf nicht mehr normal. Aus Liebe wird Hass und aus Hass wird Wut. Aus Wut wird Enttäuschung, aus Enttäuschung wirst du. Du wirst zu Scherben, voller Porzellan. Normal ist dein Kopf nicht mehr normal. Hallo mein Schatz, das ist mein vorletzter Brief. Du kannst dich ab jetzt sofort ficken, Alter, rest in peace. Nicht, dass mich das kratzen würde, aber glaubst du wirklich, dass ich noch irgendeinen verfickten Gedanken übrig habe für dich? Denkst du echt, das juckt mich, wenn du mich auf Facebook blockst? Das Kleid, was du gestern gepostet hattest, steht dir top. Denkst du, ich weiß nicht, du lädst Bilder auch mit diesem Bastard? Weißt du, dass wir gefickt haben, während ihr miteinander zusammen wart? Weißt du das? Hat er eigentlich Geld, kann er dich ausführen? Du nennst mich ein Stalker, nur wegen dem Zelt vor deiner Haustür. Normal, stalk ich dich, du machst doch Schluss ohne Grund. Ich weiß sogar, welchen Wagen du fährst und Duft du benutzt. Ich weiß sogar verdammt gut, was du gestern noch gemacht hast. Schwer fiel mir das nicht, weil ich dein Handy angezapft hab. Ich hab für dich nichts mehr übrig, außer Wut. Aus und gut, wir haben uns das ausgesucht. Aus Liebe wird Hass und aus Hass wird Wut. Aus Wut wird Enttäuschung, aus Enttäuschung wirst du. Du wirst zu Scherben, voller Porzellan. Normal ist dein Kopf nicht mehr normal. Aus Liebe wird Hass und aus Hass wird Wut. Aus Wut wird Enttäuschung, aus Enttäuschung wirst du. Du wirst zu Scherben, voller Porzellan. Normal ist dein Kopf nicht mehr normal. Hallo, das ist mein letzter Brief. Heute komm ich raus aus der Klapse und der Therapie. Unsere Beziehung hielt 11 Tage und 8 verdammte Stunden. Ich streu ab heute kein Salz mehr in die Wunde. Ich wusste, dass du Kinder hast und glücklich in den Staaten lebst. Deshalb war die Art und Weise von mir der falsche Weg. Ich seh's heute ein, dass es mittlerweile 8 Jahre her ist alles. Was ich gemacht habe, macht man nicht ehrlich. Auch wenn du mich angezeigt hast, sag ich danke mein Schatz. Denn mein Psychiater schaut mir zu, aus und gut. Du hast dir das ausgesucht und es bleibt nichts zu reden. PS, man sieht sich zweimal im Leben.